Ja. Bitte trotzdem mal Ihren Ausweis. Wir wissen ja auch ganz klar, dass es ja auch politische, sag ich mal, Äußerungen letzten Endes geht. Politische Äußerung. Ne? Ich habe nur Radio geführt. Also, ich habe mich überhaupt nicht geäußert. Das können Sie mir überhaupt nicht unterstellen. Nein, ich weiß, dass es übers Radio kommt. Ja. Und das ist ausgerechnet hier zum Thema IKEA genau natürlich hier stattfindet. Da kann man natürlich auch keinen Zusammenhang erkennen. Das weiß ich nicht. Hätte ich trotzdem gerne mal Ihren Ausweis. Ja? Ja. Ständig können Sie das. Halten Sie eine Versammlung ab, melden Sie das an, äußern Sie Ihre Meinung. Wo ist das Problem? Wir können da auch. Ich habe gerade gehört. Wo die Kacheln anders sind, das ist Privatgelände. Wie bitte? Wir können da auf das andere hinter den Strich gehen, dann ist das kein Problem mehr für die Polizei. Ich hätte jetzt gerne von Ihnen mal einen Ausweis. Ich, mir das ich verstehe das gar nicht, warum Sie jetzt plötzlich. Was werfen Sie mir denn vor? Dann ist es privat. Eine Sondernutzung, das hat der Kollege Ihnen dann schon mal erklärt. Sie führen ja keine Versammlung durch, als solche. Ich führe keine Genehmigung. Nee. Ich habe nur hier Radio gehört. Ich führe hier keine Sondernutzung durch. Und hier spazieren gehen mit dem Radio. Kann ja auch jemand anders, sag ich mal, für uns nachher erklären. Ich würde auch steht zumindest, das müssen wir ja auch nicht abschließend entscheiden. Wir müssen auch nicht abschließend entscheiden. Ich kenne den Ausweis, wenn wir wissen, wie ich spreche hier. Ne? Ich brauche meine Genehmigung zum Radio. Ich sagte doch schon, abschließend entscheiden werden wir das nicht. Ob das ein Radio ist oder nicht, das müssen andere Leute tun. Aber für uns ist das kein Radio. Nein, bitte mal. Also wenn ist das ein Radio. Was ist denn daran zu entscheiden, was das für ein Gerät ist? Wir haben auch Ohren. Wir haben Ohren, ja. Und was sagen Ihnen Ihre Ohren? Und was ist das für ein Radio? Bitte sehr, was ist das für ein Radio? Das ist einfach nur ein Radioempfänger. Ein Radioempfänger. Der empfängt Radio. Man könnte ihn jetzt umstellen, man könnte jetzt sozusagen, mach mal Klassikradio. Und dann? Ich glaube dann ist nicht, dass wir hier nicht technische Diskussion führen müssen. Ein Radio ist aber, das ist weder technisch noch politisch. Ich glaube, ich will auch gar nicht weiter diskutieren. Ich will meinen Personalausweis nur haben. Wer versammelt sich hier? Im Moment haben Sie die Versammlung einberufen. Nee, das stimmt nicht. Ich habe den Herrn angesprochen. Plötzlich kommt von allen Seiten Leute, die hier gerne das wollen. Weil sozusagen die unterbinden wollen, dass der Herr hier sein Radio bedient. Ich frage mich jetzt nur, warum das plötzlich so interessant ist, wenn da lediglich Radio hört. Dass das Sie jetzt ausgerechnet so jeweilig interessiert. Weil es interessant ist, dass jemand, wenn ich Radio höre, sozusagen von öffentlicher Hand unterbunden werden soll. Vielleicht liegt das daran, dass im Internet dazu aufgerufen wurde, sich zum Beispiel hier zu treffen. Zum Thema IKEA. Und dann komischerweise, sage ich mal, aus diesem. Wovon Sie natürlich nichts wissen können, das ist uns klar. Auch, sage ich mal, mehrfach das Stichwort des Spenden IKEA fällt. Und also insofern könnte man ja schon denken, dass das Ganze ein Zufall ist. Und auch, dass Sie jetzt alle hier. Ja, dass Sie da sind, das Wort Polizei fällt, dann können Sie ja auch hierher. Oder was ist so? Ich weiß jetzt nicht, was diese alberne Diskussion soll. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, was das jetzt soll. Polizeischen kommt immer Radio für echt. Also ich sehr ungewöhnlich, ich höre auch Radio, allerdings laufe ich selten mit so einem Lautsprecher auf dem Kopf. Naja, aber die machen ihr Fenster auf am Auto und halten ihren Arm raus und so. Und wenn dann das Wort IKEA fällt, dann ist das eine politische Besonderheit. Und drei Leute rumstehen. Habe ich nicht gesagt. Ich bin dann ganz eindeutig gefragt, was ist das? Und er hat das gesagt, das ist keine Versammlung. Ja, aber das ist interessant, das ist dass Sie sozusagen das Wort, dass Sie sozusagen sagen, dass es politisch wird, sobald jemand das Wort IKEA benutzt. Also das ist naja, von das Ihnen ist gesagt ja wohl, worden, ist ja nicht von ja uns. Einer, also vielleicht kommen da ja auch noch ein paar andere Komponenten zusammen. Welche das ist denn? Auch nicht das Thema. Zum Beispiel aber eine Versammlung steht auch in der entsprechenden Schrift. Kann ja auch entsprechende Maßnahmen. Der Aufruf im Internet. Ja, aber es ist was für ein Aufruf? Ja, ich sage doch, deswegen, dass Sie das nicht wissen. Das sind Unterstellungen. Das sind ja doch, natürlich. Doch. Doch. Ganz bewusst zeigen. Das handelt sich ja fast schon um politische Zensur, was Sie hier tun. Sie aber warum ist seine, warum ich auch nicht. Zu dem Aufruf, den Sie jetzt gerade angesprochen haben, was meinen Sie denn? Also er hat jetzt ja sozusagen Sie beziehen nicht, das immer, dass es irgendwie in komische Zusammenkunft in ist von dieser Aktion. Das ist dann, dass es möglicherweise auch mehrere Punkte gibt, aber es ist ja keine Info. Ja, ich frage ja nur, was Sie meinen. Er hat sozusagen eine Aktion, die jetzt hier seinen Aufruf. Ich habe das jetzt nicht gelesen. Was hat Sie denn hier? Ach so, ja okay, gut, aber es ist vielleicht ein bisschen schade. Nur eine Info. Hier nicht, aber da drüben. Also. Ja, sehen Sie, sind Sie da auch nicht ohne Grund hier und alle anderen sein. Das sind ja auch der Zufall. Oder haben Sie kein eigenes Radio, dass Sie deswegen das da vielleicht hören müssen? Ich finde, das ist jetzt irgendwie keine. Wir müssen uns ja auch nicht rechtfertigen, dass wir Radio im öffentlichen Raum hören und dass es eine Medienveranstaltung ist. Da müssen wir uns ja überhaupt nicht für rechtfertigen. Und das ist ein bisschen merkwürdig, dass Sie uns irgendwie hier unterstellen, dass wir irgendwie eine politische... Ich gehöre zu niemandem, ich gehöre zu mir. Ich gehöre zu mir, aber Sie unterstellen hier ein Wir. Ja? Das wissen Sie doch gar nicht. Sie hatten ja mit dem Herrn nichts zu tun. Nee. Wo Sie als Präsident der Partei ergreifen. Natürlich ergreife ich Partei. Auch immer, wenn Sie zusammenstehen. Natürlich. Aber Sie gehören nicht zu Ihnen. Nein, tue ich nicht. Sehen Sie? Und damit drehen wir uns alle schön im Kreis. Ja? Ich bleib stehen, ich drehe mich nicht im Kreis, aber nun. Aber. Wie auch immer. Ja. Ich weiß ja nicht, wer Ihnen gesagt hat, dass wir jetzt irgendwie hier stören. Das verstehe ich nicht. Anscheinend stören wir nur Sie, weil ansonsten hat sich kein Anwohner hier zu Wort gemeldet und angerufen oder ist oder gab es hier. Also ist es eine, also ist es politische Zensur, was Sie hier betreiben. Politische Zensur? Ja, das ist nichts anderes. Ja, auf jeden Fall. Meine Meinung, das Radio zu hören, hier zu stehen, wann ich stehen will, um das Radio zu hören, ohne von anderen Bürgern gestört zu werden. Also das... Ja, Sie haben ja gesagt, dass ich das abstellen soll. Oder er es abstellen soll. Ich höre meins. Sie verbieten, dass wir das Radio im öffentlichen Raum hören. Ja, also das ist Radio über Lautsprecher im öffentlichen Raum zu hören, das verbieten Sie. Haben Personalien aufgenommen, das verstehe ich nicht. Da wird jemand jetzt vom Amt, kann das gerne klären, ob es dafür eine Sondernutzung bedarf. Aber nach welcher Rechtsgrundlage machen Sie das denn? Wegegesetz ist das. Ist doch keine Versammlung. Also Hamburger Wegegesetz. Ja, aber das ist eine Versammlung, das ist ja Ihre Behauptung. Das ist keine Versammlung. Ich habe gerade... Das ist ja keine Versammlung. Also ja, gut, also dann können Sie jeden, der Radio auf der Straße hört, nach Personalien fragen. Machen Sie doch nicht ständig. Wäre doch eine Zumutung. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das erste Mal, dass sich jemand in dieser Form mit Lautsprecher durch also, alle anderen, so ganz die sagen mal sich letzten Endes der Sache ja auch nicht entziehen. Naja, ich frage Sie ja nur, nach Ihren Erfahrungsberichten. Das wird ja beispielsweise auch und ähnliche Leute. Gut, aber die hören ja jetzt nicht Radio. Wenn da einer steht, da steht Spielmusik immer mit Verstärker. Da steht immer grün. Einer mit Verstärker. Aber jetzt nochmal ganz ehrlich, so der Lautsprecher hat irgendwo einen anderen Charakter, ob ich jetzt neben mir ein Radio, was ich für mich höre, oder ob ich alle anderen Leute nötige, dieses Programm mitzuhören, ich das in den Lautsprecher überall rumzuschalle. Naja, das ist doch ein anderer Charakter. Oder nötigen, wir waren ja, es ist ja niemand so massiv aufgetreten, dass ich hier mit dem es hat aber doch einen anderen Charakter, muss auch zugeben, oder nicht? So ein Unterschied, ob ich im Auto sitze und mir einen Sender ausrichte, den ich höre, oder ob ich jetzt sage, hier, alle anderen dürfen jetzt hier das mal mithören, was ich gerne hier zu verkünden habe. Dann sei es auch jetzt per Radio. Aber wo die Grenze ist, das haben Sie ja gerade festgelegt. Also, dass das jetzt die Grenze ist, das ist der Unterschied, welches halt, was für eine Art von Gerät man benutzt. Also, ja, das ist ja dann. Das ist schon ein Unterschied, wahrscheinlich schon. Aber wie gesagt, da brauchen wir uns ja hier nicht drüber streiten, das können wir auch unsere Herren machen. Ne? Gut. Welche Herren auch immer. Welche Herren auch immer, genau. Die sich mit Juristik. Ja, gut, dann. Pass auf, dem schon lange. Tschüss. Mal. Ja, wir können ja das Auto jetzt hier vorfahren und das Autoradio anmachen, oder? Also, das kann man ja machen. Hier rein darfst du nicht fahren. Nee? Nur von 11 bis 11 nachts. Achso. Ja. Dann kriegst du gleich einen Strafzettel, wenn sie dich. Ja. Aber wir könnten auch das gleich danach senden, vielleicht, was jetzt entstanden ist. Was hattest du aufgenommen? Das haben sie gar nicht geschnallt. Nee, mit Geräten haben sie es nicht so. Zurück. Was? Zurück, ne? Ja. Wir können auch noch im Karstadt aufnehmen. Also ich finde, das solltest du unbedingt draufstellen. Das passt ja zum Punkt auch, oder? Das ist ja unser, das ist, das passt zum Projekt. Ja. Das passt zum Projekt. Im Prinzip im Punkt und so. Das war ziemlich gut. Eigentlich. Infoveranstaltung, weil hier heute ist so eine Infoveranstaltung über IKEA bisschen, und wenn man so ein bisschen medienschlau wäre, hätte man das an der Stelle gleich weitergeführt, im Interview mit Ihnen zu führen. Wieso das denn hier ein sensibler Punkt ist? Ja, habe ich ja versucht, aber da ist sie nicht drauf ein. Ja, dann bringen wir das jetzt zum FSK, oder? Okay.